Als sogenannter deutscher Rapper landet man nur in der Opferrolle. Doch jede Tasche ist eine potenzielle Kofferbombe. Das war eine Metapher, ich will keinen Anschlag planen. Mich interessieren die Blaupausen vom Frankfurter Flughafen. Aber nur wenn sie umsonst sind. Ich brauch keine Stasi für eine Wohnung voller Wanzen. Selbsternannte Fans wollen sich gerne unterhalten. Doch ich führe nur Gespräche mit Gegenständen und Pflanzen. Deswegen gibt es von mir keine Interviews, aber eine Täterbeschreibung mit Fahndungsfoto in der Juice. Sag diesem Leopold Seder einen schönen Gruß. Ich hab die Kritik jetzt auf Drogen gelesen und find sie gut. Augen und Nase zu und durch die Scheiße. Mein Schwanz ist nicht lang, ich hab nur kurze Beine. Doch ich habe gute Reime, wie guck her, scheiße, Vorführeffekt. Und egal wo ich bin, ich höre nur diese Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, dass ich nicht verrückt bin. Dass ich nicht verrückt bin, die Stimmen im Kopf sagen, dass ich nicht verrückt bin. Doch ich glaube ihnen kein Wort. Doch ich glaube ihnen kein Wort. Doch ich glaube ihnen kein Wort. Doch ich glaube ihnen kein. Mein Name ist Edgar. Guten Tag, maskuliner Händedruck. Sie fragen nach meinem Spitznamen, ich sag Retrogott. Ohne Scheiß, ich bin ein bisschen beleidigt. Doch Gefühle zu zeigen, finde ich peinlich. Mein Motto ist es, hart zu bleiben. Mit Schusswunden an einem Krankenhaus vorbeizufahren. Dieser 50 Cent ist angeblich zum Arzt, der spaßt. Und dieser Tupac hat dort dann sogar die Nacht verbracht. Alles Vollidioten, ich bin das Äquivalent. Die einzige Kerze, die brennt, Edgar. Im direkten Vergleich zur RAF, der Klüger Mensch, ich wäre einfach ausgebrochen, anstatt mich zu erhängen. Journalisten fragen mich jetzt, wo ich wohne. Ich lebe in der Höhle mit einem sowjetischen Spion, der nur da mit mir bleibt, weil er immer noch denkt, es handle sich um ein amerikanisches Kriegsgefängnis. Und egal wo ich bin, ich höre nur diese Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, dass ich nicht verrückt bin. Dass ich nicht verrückt bin. Die Stimmen im Kopf sagen, dass ich nicht verrückt bin. Doch ich glaube ihnen kein Wort. Doch ich glaube ihnen kein. Doch ich glaube ihnen kein Wort. Doch ich glaube ihnen kein. Und egal wo ich bin, ich höre nur diese Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen,